96, 104.6 RTL, gleich Manish Boy von Muddy Waters. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Eine Minute vor 6:30, 6:29, 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er und einem Geburtstagsgruß. Die Mutti von Pauli hat angerufen und gratuliert ihm zum 7. Geburtstag. Yo, wenn du morgens aufwachst, ist die Welt noch fahl und grau. Nur der kleine Mann am Mikrofon. Yo, und er sagt ihnen, dass es 6:30 ist. 6:30 ganz genau. Hier sind Koro featuring Talisa, Because the Night. Stay. Because the night belongs to lovers. Die Nacht gehört vielleicht den Liebenden, der Morgen gehört der Morgencrew. Es ist 6.35 Uhr, 5 Minuten nach 6:30. Machen wir das Beste aus diesem D2-Dienstag. D2-Dienstag heißt, dass Sie sich qualifizieren können für die Auslosung eines Mannes-Mann-Mobilfunktelefones. Wie das funktioniert, dazu später mehr. Und wir haben in dieser Woche Music Made in Germany Special Morgencrew Event. Mhm. Jeden Tag stellen wir eine Band aus Deutschland vor. Heute Chess aus Hamburg. Das sind die mit If You Leave Me Now. Warum Chess ausgerechnet diesen Titel gecovert hat, das erfahren Sie in einer halben Stunde. Wie das Wetter wird, erfahren Sie jetzt. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 1 Grad im Moment. Bis zum Mittag überwiegend sonnig. Danach dann heiter bis wolkig. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei immerhin 14 Grad. Morgen wird es übrigens sonnig mit 20 Grad. 6.35 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Guten Morgen. Guten Morgen, Yvonne. Früh am Morgen und schon einige Staus. Landsberger Allee stadteinwärts ab Rienstraße bis Petersburger Straße. Der Kreuzungsbereich Landsberger Allee Rienstraße ist dicht in alle Richtungen und die Karlshorster Straße ab Siemensstraße bis Schneller Straße Stau. Damit zurück zu Yvonne. Unser Großstadt-Cowboy. Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen, Baby. 6.36 Uhr, 6 Minuten nach 6:30. Geschichtsunterricht bei 104.6 RTL. Wenn Sie irgendwas verpasst haben sollten, was so in der bisherigen Menschheitsgeschichte gelaufen ist, dann hören Sie jetzt zu. Da kann man nämlich was lernen. Große Momente der Weltgeschichte. Tür, geh auf. Mach hoch das Tor. Auf, Tür, auf. Tor, du gehst jetzt auf. Du jetzt sofort aufgehen, zack, zack. Bitte, bitte, liebes Portal, geh doch auf. Auch nicht. Verdammt nochmal, du dämliche Dreckstür. Geh jetzt auf, safe, öffne dich. Sesam, mach jetzt hin. Oh Mann, oh, wie ging das nochmal? Aus der Serie Große Momente der Weltgeschichte hörten Sie heute Ali Baba beim Üben. Draußen vor der Tür, damals gegen Abend. Kennen Sie den Mann, der diese Hits schrieb und produzierte? Das musikalische Genie tritt aus dem Hintergrund auf die Bühne. 104.6 RTL präsentiert Lenny Kravitz mit seinen eigenen Hits. Juni 1993 in der Deutschlandhalle. Universal Love Tour. Lenny Kravitz. Live in Berlin. Präsentiert von 104.6 RTL. Berlins Musiksender für die größten Hits der 70er, 80er und 90er. 6.38 Uhr, unser 60-Sekunden-Horoskop gibt's gleich. Es bei laufenden Krediten und das sogar ab 5,9% effektiven Jahreszins. Und den Kfz-Brief, den kriegen Sie gleich mit. Hier beim Automarkt am Flughafen Schönefeld, Mittelstraße 10, direkt neben dem Bahnhof Schönefeld. Das 60-Sekunden-Horoskop. 6.40 Uhr. Widder, jemand wird auf Sie aufmerksam. Vertiefen Sie den Kontakt. Stier, man registriert Ihre Leistungen, vernachlässigen Sie Ihre Familie nicht. Zwillinge, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Werden Sie nicht nervös. Krebs, Sie möchten sich frei entfalten, dann verzetteln Sie sich nicht. Löwe, Ihr Fernziel rückt näher. Außerdem steht ein schönes Ereignis an. Jungfrau, verlockende Möglichkeiten bieten sich. Behalten Sie den Überblick. Waage, Sie wissen genau, wo es lang geht. Zeigen Sie das den Kollegen. Skorpion, greifen Sie Ihren Mitmenschen unter die Arme. Man wird Ihnen dankbar sein. Schütze, jeder hat mal ein schlechten Tag gehen sie nicht gleich die Wände hoch. Steinbock, sie setzen sich für Interessen ein, dann rechnen sie auch mit einer Niederlage. Wassermann, in Sachen Arbeit und Privates ist alles okay, setzen sie Prioritäten. Fische, beruflich winken Erfolge, auch in der Liebe stehen die Sterne optimal. Und unser 13. Sternzeichen heute, Yvonne, Ketchup. Ja. Im Job läuft einiges daneben, erst schüttelt man sie und dann geht urplötzlich ihr Deckel fliegen. Schöne Sauerei. Das müssen wir kurz erklären, weil ja. Ähnliches passierte nämlich Yvonne neulich mal im Restaurant. Ja, so richtig wie in der Werbung. Guten Morgen, durch die RTL Morning Crew, RTL. 6.41 Uhr, Entschuldigung, aber so eine kleine Geschichte. Ja, das ist eine kleine Anekdote, gut. Wenn wir mal unterwegs sind. Wir sind in Chicago, if you leave me, das Original. If you leave. Uhr 45, Viertel vor 7, wir sind YouTube. You're dangerous, cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. We'll be right back. 6.49 Uhr, 11 Minuten vor 7. Ein paar Geburtstagsgrüße sind angekommen. Steffi aus Marzahn gratuliert dem Mike zum 21. Geburtstag. Stefan aus Charlottenburg gratuliert dem Thomas zum 36. Geburtstag. Und Manuela Schneider hat angerufen. Sie gratuliert ihrer Kollegin Renate Müller zum 40. Geburtstag. Wir tun das auch von der Morgencrew auf 104.6 RTL mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Gleich bei uns die Nachrichten. Vorher gibt's Musik von East 17. Titel heißt Deep. Turn the lights low, I put some music on. Let our body sing, swing to the soft song. I feel your heat, it's turning me on. I wanna feel ya all night long. So come close as you can. I surrender, you're so tender and tanned. I wanna toss, I wanna tumble, feel and fumble. I wanna do it till my belly rumble. So lay back and close your eyes and while I feel you can fantasize. While I feel that you can fantasize. You gon' get it, baby. Deep, deep down. I see you shoot. It's a rest up on my chest. You gon' get it, baby. Deep, deep down. I see you shoot. It's a rest up on my chest. You gon' get it, baby. Deep, deep down. I see you shoot. It's a rest up on my chest. You gon' get it, baby. Deep, deep down. I see you shoot. Watch your body warms up. I got this, what you need indeed, I'm gonna rock this. I dream, you scream, and tighten your hold. I tiggle in the middle as we giggle in, I go, oh, deep and damn deeper, like an ocean. As I push, I blow your emotions, you explode, light, dynamite. You've got the fuse, but to your fuse, I've got the light. Together we swing, I hear our soul sing. A symphony, a lover's harmony. Yeah. Can you hear the you harmony? Won't get it, baby. Deep, deep down. I see it shoot. It's a rest up on my chest. You won't get it, baby. Deep, deep down. I see it shoot. It's a rest up on my chest. You won't get it, baby. Deep, deep down. I see it shoot. It's a rest up on my chest. You won't get it, baby. Deep, deep down. I see it shoot. To your toes, and then I'm gonna lick you where you love me to go. Yeah, oil your skin within, hold you tight. Yeah, I'll butter the toast if you lick the knife, and then I'll take a shower, maybe bubble the bar. I'll wash yours, you wash mine. Yeah, we'll have a good laugh. I'll be the sponge to wet you down. Then I'll be the towel upon your naked body wrapped around. And then as our games come to an end, we'll start again. Nur 52 104.6 RTL. Gleich bei uns Genesis und Tell Me Why. Jetzt gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt auf. We're starving everywhere. There's too much food, but there's none to spare. Tell me why. Oh, tell me why. Can you see that shaft of sunlight? Can you see it in my? I can feel the fire that's burning, anger and hope so deep within my heart. But before my eyes, oh, for some it's too late. 'Cause it seems there's no one listening, people sleeping in the streets, no roof above, no to weep. Tell me why. Well, tell me why. tell me why. Please tell me why. If there's a God, is he watching? Can he give a ray of hope? So much pain and so much sorrow. Tell me, what does he see when he looks at you? When he looks at me, what would he say? It seems there's no one listening. Who would think it still could happen? So hope against hope, it's not too late. You say there's nothing you can do. There's the one rule for them and one for you. Tell me why. Tell me why. Listen, can you see that shaft of sunlight? Can you see it in my eyes? I can feel the fire that's burning, anger and hope so deep within my heart. But before my Minuten nach 7, 7:03 Uhr, hier ist die Morgencrew auf 104.6 RTL. Wir haben eine Postkarte geschickt. Die Karina aus Buko grüßt ihren Schatz und möchte ihm mitteilen, dass sie ihn noch genauso doll liebt wie am ersten Tag. Normalerweise machen wir sowas ja nicht, aber wenn schon 60 Pfennig ausgegeben wurden, okay. Ab und zu befällt uns der Wahnsinn und wir sind oft nicht ganz gescheit. Wir sind verrückt und es schreit fast zum Himmel, jawohl. Und wer uns hört, weiß gleich Bescheid. Doch wir sind ziemlich gut drauf, ziemlich gut drauf. Hier bei 104.6, Baby. Hier bei 104.6.6. Hör morgens die Crew, dann weißt du im Nu, es gibt kein Tabu. Hier bei 104.6, Baby. Minuten nach 7, 7:04 Uhr. Die größten Hits der 70er, 80er und 90er gibt es natürlich auch bei der Morgencrew und zwar live aus dem Kudamm Carré. Außerdem in dieser Stunde ein Interview mit Chess, das sind die, die mit If You Leave Me Now im Moment einen Riesenhit haben. Und wir spielen das Telefonphantom. Sie wissen, Sie können sich qualifizieren für ein Funktelefon. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store.

einsame Tumbleweeds fliegen vorbei und so weiter. Und vielleicht ist sie auch schneller als sie im Ziehen, meine ich. Also sie wird klingeln kurz nach 7:30 reingehen, rangehen und sich melden mit Ich höre 104.6 RTL und die Sache ist erledigt. So, 7:10, hier ist das Wetter. Und mit dem wird's langsam aber sicher was. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur mittlerweile 2 Grad. Im Laufe des Tages wird's aber noch wesentlich wärmer. Das Quecksilber klettert auf immerhin 14 Grad. Dazu reichlich Sonne, einige Wolken und so gut wie null Regen. Super Aussichten übrigens für morgen. Es erwarten uns viel Sonne und Tagestemperaturen um 20 Grad. 7:10, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Bevor ich zum Berliner Ring rausfliege, ein Blick auf Köpenick. Die Altstadt ist völlig dicht. Stau in der Lindenstraße, in beide Richtungen, ebenfalls Stau in der Grünauer Straße, in Richtung Oberspreestraße. Auch Stau auf der Schnellerstraße und Fennstraße stadteinwärts und Stau Alt-Köpenick in Richtung Müglheimer Straße. In ca. 10 Minuten melde ich mich vom Berliner Ring. Tschüss, bis gleich. Bye bye Dirk. 7:10, dass Coverversionen zurzeit einer der Renner in den internationalen Hitparaden sind, ist mittlerweile ein alter Hut. Von Faith No More über Rod Stewart bis Michael Bolton versuchen Bands und Interpreten aus allen Musikrichtungen und Ländern derzeit ihr Glück mit neuen Versionen von alten Hits. Ein weiterer typischer Fall aus der Rubrik Aus Alt macht Neu ist die Band Chess. Mit ihrer Version des Chicago-Klassikers If You Leave Me Now, was die wenigsten wissen, diese Band kommt aus Deutschland, jawohl, genauer gesagt aus Hamburg. Und Chess, das sind die beiden Brüder Frank und Christian Beermann, 24 und 21 Jahre alt, und ihr 21-jähriger Sänger Kina. Für unsere Special-Woche Music Made in Germany haben wir mit Frank und Christian gesprochen und wollten von den beiden natürlich zunächst mal wissen, wie sie auf den Namen Chess kamen. Wir bestehen aus dem Sänger Chess, also Kina. Ist halt ein farbiger Sänger und Frontman. Und wir beiden als bleiche Hintermänner, das passt Chester na gut, der Kontrast schwarz-weiß, also wie das Schachbrett. Im Prinzip auch zu unserer Musik, also die im Prinzip ja gerade bei dem Stück If You Leave Me Now so die alte Klassik vereint mit modernem neuen Sound. Also diese Kontraste halt von wegen schwarz und weiß und neu und alt, das Ganze kombiniert so. Das haben wir uns auch noch dabei gedacht. Also wenn wir schon mal beim Thema sind, spielt ihr eigentlich Schach? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich gar nicht so viel. Das ist so ein Geduldsspiel. Das ist, irgendwie sind wir zu beide so hibbelig und haben so viele Ideen im Kopf und müssen so viel machen und so viel telefonieren und dies und das. Da fehlt uns leider die Geduld zu. Obwohl das gerne verlieren wir immer. Das ist wahr. Und verlieren tun wir auch nicht gerne. Das ist. Okay, mit eurer Version des Chicago-Songs If You Leave Me Now habt ihr Anfang des Jahres die europäischen Hitparaden erobert. In den 104.6 RTL-Hits der Woche seid ihr übrigens immer noch in den Top 30. Wie kamt ihr eigentlich gerade auf diesen Song? Also der Titel hat uns irgendwie immer schon fasziniert. Wir haben ihn früher auch live gespielt und ist uns so aufgefallen, dass man ihn unwahrscheinlich gut auch in einer neuen, aktuellen Version bringen kann und bearbeiten kann. Wir haben es dann probiert und nach 5 Minuten funktionierte das schon. Das ist ja immer sehr wichtig, dass ein Song sofort funktioniert. Da waren wir so begeistert, da haben wir ihn fertig produziert und verkauft. Das war irgendwie ganz lustig, weil wir haben ja Kena in London kennengelernt, unseren Sänger. Und direkt also auf dem Rückflug, wir sind zurückgeflogen, haben wir schon die Idee gehabt. Wir haben es im Flugzeug schon so ein bisschen ausprobiert, so gesungen und ein bisschen dazu geklatscht und so. Das funktioniert einfach so dermaßen genial funktioniert, dass wir gedacht haben, das müssen wir einfach produzieren. Sind daraufhin sofort, also schon eine Woche später, ins Studio gegangen, haben das Ding gemacht. Und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Und das war das Ding, warum wir das jetzt durchgezogen haben. Und ich glaube, es ist auch gut geworden. Ja, 104.6 RTL, die Morgencrew im Gespräch mit Frank und Christian Beermann von der Hamburger Band Chess. Nach eurem sensationellen Erfolg mit If You Leave Me Now ist bestimmt schon die nächste Single geplant. Wird wieder ein Cover werden oder wie sieht's aus? Die nächste Single wird auf jeden Fall ein eigenes Stück sein, aber trotzdem in dem klassischen Chess-Sound, also der auch If You Leave Me Now prägt. Wir sind gespannt. Nochmal zum Stichwort Covers, die ja derzeit wirklich überall der Renner sind. Wie erklärt ihr euch eigentlich den Erfolg alter Stücke in neuen Versionen? Ich glaube, das ist die Sache, dass in den letzten Jahren sehr wenig gute Songs veröffentlicht worden sind. Also viele Rhythmen, viele Sachen und die Leute eigentlich lieber richtige Songs hören wollen. Also mit Melodien, mit Strophe, Refrain, die man mitsingen kann. Und das halt modern verpackt. Und ich glaube, das ist doch der Grund, warum jetzt alte Songs wieder in neuen als Coverversion herausgekommen sind. Weil das halt gute Songs sind, die modern klingen. Weil das zeigt den Song ja auch aus, dass gute Gesangsmelodien da sind, noch Melodien, die man behalten kann. Nicht nur dieses Bassdrum-Geknalle. Chicago-Sänger Peter Cetera hat 1976 das Stück If You Leave Me Now geschrieben. Habt ihr eigentlich gefragt, ob ihr das überhaupt covern dürft? Nee, das haben wir einfach so gemacht. Also. Aber er wird sich freuen, weil allein durch die ganzen Radioeinsätze, das hat Powerplay bei unwahrscheinlich vielen Sendern, hat er schon so viel Geld verdient, da kann er sich erstmal einen schönen Urlaub von machen. Genau. Wir hoffen auch, dass wir ein Dankeschreiben von ihm kriegen oder sowas, oder uns immer einlädt für ein paar Spaghetti oder so. Aber Ich weiß nicht genau, ob wir das noch nötig hatten. Aber vielen Dank, Frank und Christian Beermann von der Hamburger Band Chess. Ihren ersten und hoffentlich nicht letzten großen Hit hören wir gleich. If You Leave Me Now natürlich hier nach. Was wirklich zu den Fliesen passt. Berliner Fliesenmarkt. Sophie-Charlottenstraße in Charlottenburg. Autobahnabfahrt Spandauer Damm. Und Eldenaer Straße 36, Nähe Frankfurter Allee. Guten Morgen, wünsch Berlin vor dem Kuh. Guten Morgen, good morning to you. 16 Minuten nach 7, 7:16 Uhr. Hier sind sie. Chess auf 104.6 RTL Berlins Musiksender. 1976 von Chicago geschrieben. Ein Number One Hit für Chicago in den USA. Heute ein Charterfolg in Europa für Chess. If You Leave Me Now. Leave me now, take you away the big part. Punkt 7.20 Uhr, 104.6 RTL, gleich Whitney Houston und I'm Every Woman. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. Yeah. möchte ich unseren verehrten Herrn Bundespräsidenten mit seiner charmanten Gattin begrüßen. Ha, Kandidaten aus 8 verschiedenen Nationen. Stars wie Mick Jagger, Guns N' Roses und Engelbert. Live-Schaltungen in aller Welt. Jawohl. Mir zur Seite stehen heute Abend meine bezaubernden Assistentinnen Madeleine, Nadine und Erika. Wir werden alles tun, um sie aufs Prächtigste zu unterhalten. Und dann werden dann noch... Günther, komm jetzt aus dem Bad. Du musst auf Schicht. Der Polier hat schon angerufen. 7.31 Uhr, eine Minute nach halb 8. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew. Mit Offi am D2-Dienstag. Schnell hinlaufen, denn gleich werden wir anrufen. In der Telefonzelle in der Badenschen Straße, Ecke Martin-Luther-Straße. Also direkt am Rathaus Schöneberg. Reingehen, rangehen und sich melden, würde ich hören. 104.6 RTL. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. She couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Her Heart. 7.35 Uhr, 5 Minuten nach halb 8, 104.6 RTL, die Morgenshow mit Offi. Das ist die, übrigens die einzige Sendung, die es auch auf Untertitel gibt. Was? Ja, mit Untertiteln. Und zwar... Da wird dann erklärt, was du erzählst, oder was? Zum Mitlesen, richtig. Auf Seite 451, RTL Videotext, jawohl. Aha. Sie können nicht genau mitlesen, was wir machen, aber da gibt es Infos über Spiele, Konzerte, die Morgenshow oder die Hits der Woche oder alles Mögliche. Das können Sie alles sehen, wenn Sie RTL einschalten, also Fernsehprogramm. und dann den Videotext benutzen auf der Tafel 451. Sollen wir da mal ein Foto von dir reinschicken, Yvonne? Das wäre doch mal ein angenehmer Anblick. Ich meine, ist doch schöner als so ein paar langweilige Buchstaben, oder? Schwer beim Videotext dann. Wieso? Meinst du, ich passe nicht Foto. Auf Foto? Willst du jetzt unverschämt werden und sagen, ich passe nicht auf den Bildschirm dann, oder was? Man muss dich dann irgendwie so rastern, so reinrastern. Oh, das macht gar nichts. Nee, lässt dich gerne mal rastern. Ja. Entschuldigung, das Wetter, bitte sehr. Lieber auf dem Videotext gerastet als nie gefrühstückt oder so ungefähr, um das vorsichtig auszudrücken. Das Wetter. Und das wird langsam die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad mittlerweile. Bis zum Mittag überwiegend sonnig, danach heiter bis wolkig. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad. Morgen übrigens sonnig und 20 Grad. Über dieses Gerasterte kriege ich mir jetzt nicht mehr ein. 7.37 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Hi Yvonne, hier ein Blick auf die Uferstraßen. Tempelhofer Ufer, Hallisches Ufer, Reichsbietsch-Ufer und Lützer Ufer. Stau in beide Richtungen. Ebenfalls Stau unter den Yorkbrücken in beide Richtungen und Stau am Potsdamer Platz. Leipziger Straße und Bellevue-Straße sind beide dicht. Zwischen Friedrichstraße und Entlastungsstraße geht gar nichts mehr. Hohes Verkehrsaufkommen sehe ich auf der Entlastungsstraße, aber wenn ich genauer hingucke, fließt es alles recht zügig. Freie Fahrt auf der Straße des 17. Juni und dem großen Stern. Damit zurück zu Yvonne. Ja. Wer rastert, der rostet. 7.37 Uhr. Heute ist D2 Dienstag. Im Laufe des Tages suchen wir 4 Telefonphantome, die sich qualifizieren. Und morgen dann bei der Auslosung dabei sind. Eines Mannes Mann Mobilfunktelefon ist morgen früh hier bei uns, bei der Morgencrew. So ein kleines Handy, was man überall mit hinnehmen kann und so weiter. Auch während man rastert zum Beispiel. Und das benutzen. Und Telefon. Es klingelt gleich in der anrufbaren Telefonzelle in der Badenschen Straße, Ecke Martin-Luther-Straße, direkt am Rathaus Schöneberg. Aha. So, jetzt ruft hier einer an. Das ist natürlich falsch rum. Wir rufen da an. So. Und wir wählen. Das letzte Mal habe ich mich verwählt. Jetzt muss man vorsichtiger sein. Ja. So. Sich melden mit. Ich höre 104.6 RTL. Sonst ganz ist Essig. Richtig. Es klingelt. Ich höre 104.6 RTL. Schön. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist denn dran? Die Angela. Aus Charlottenburg. Angela aus Charlottenburg. Mhm. Bist schnell von Charlottenburg nach Schöneberg geflitzt und ja, bist reingerannt in die Telefonzelle. Tatsächlich so? Mhm. Schön, weil du weißt, was jetzt passiert ist, Angela. Ja. Sag's mir. Naja, ich qualifiziere mich. Genau. Dein Funktelefon, das ich sehr gut gebrauchen kann. Kannst du gut gebrauchen, das Ding? Ja. Hast kein Telefon zu Hause, doch? Doch, schon. Okay. Also, morgen früh gut zu hören. Du bist eine von den Vieren, also deine Chance verdammt hoch. Aha, ja, dich zu qualifizieren. Und wenn wir dich morgen früh anrufen, ich hoffe, du hast das Telefon dann zu Hause, dann weißt du, was passiert ist. Dann hast du nämlich ein Mannesmann-Punkttelefon gewonnen, Angela. Das wäre super. Und eine Telefon- lassen wir uns überraschen. Und eine Telefonkarte und einen PIN aus unserer limitierten Auflage schenken wir dir gleich. Oh, danke schön. Richtig, bitte kommt schön. Auch noch dazu. Wobei ich da immer wieder den Tipp geben muss, ja? Bitte den PIN nicht durch die Telefonkarte drücken, weil dann ist die nämlich entwertet. Ja, das ist mir klar. Okay, Angela, also herzlichen Glückwunsch. Mhm. Toll, dass es geklappt hat. Jetzt quäl dich wieder durch die Menschenmassen durch, die da vor der anderen Telefonzelle noch rumstehen. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Und sag mir noch, welcher Musiksender macht das alles möglich für dich? Natürlich RTL 104.6. Okay, bleib bitte dran, weil sonst haben wir die Adresse nicht, okay? Bye, okay. Bye, Angela. Ciao. Auf der Terrasse am Hafen sein Glashäger Mineralwasser genießt, erzählt er gerne, wie er als junger Mann Steward war beim Norddeutschen Lloyd und verwöhnten Passagieren auch Glashäger Mineralwasser servierte. So bekannt und begehrt wie damals ist Glashäger Mineralwasser bei Leuten von heute, zu Hause und in der Gastronomie. Gut wie eh und je. Glashäger. Tradition und Qualität. Die Uhr am Morgen, 7.41 Uhr. Die nächste Spielrunde übrigens des CD2-Dienstages bei Yvonne zwischen 9 und 10. Hier sind Ace of Base. Just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. 45, Viertel vor 804.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi und die Dörte aus Wilmersdorf hat angerufen. Sie gratuliert der Gabi zum 42. Geburtstag. Everybody's got their history. 8:48, 12 Minuten vor 804.6 RTL. Irgendwie ist heute nicht nur D2 Dienstag, sondern auch noch Geburtstagstag. Jede Menge Geburtstagsgrüße sind noch angekommen. Mario hat angerufen, der wohnt in Tempelhof und er gratuliert der Michelle zum 28. Geburtstag. Ina aus Mitte gratuliert dem Dirk zum 19. und Manuela aus Rodo gratuliert ihrem Mann Matthias zum 29. Jetzt für euch Michael Jackson. RTL, gleich mit Lisa Sternsville und Someday. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale mit Helmut Unkelbach. 3 Minuten nach 8, 8 und 3. Hier ist die Morgencrow von der 4.6 RTL. Die ganze Welt tritt an. Hier, ja, hier hörst du den Hymnenklang. Wir von 104.6 sind für Olympia. Wir sind für Berlin 2000 für Olympia. Ja, wir wollen die Spiele hier. Ha! Für Olympia. Wir sind für Berlin 2000 für Olympia. Ja, wir wollen die Spiele hier. 4 Minuten nach 8, 8 und 4. Ein Gruß von der Morgencrew an die Farbbottelschmeißer war das. 104.6 RTL mit den Hitbits. 420 Mark sind drin, 520 insgesamt können Sie gewinnen. Wenn Sie jetzt anrufen, der 10. Anrufer spielt mit. 884 84 84. Unsere Telefonnummer hier im Kunan Carré. Jetzt anrufen, hier ist Sting. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm legal alien, I'm legal alien. Sting und Englishman in New York. 8:08, 8:08, 104.6 RTL, die Morgencrow mit Offi. Auch in diesem Jahr Kino in der Waldbühne, logischerweise präsentiert von Berlins Musiksender 104.6 RTL. Und Sie wissen, was das bedeutet. Ein spektakuläres Programm in Europas schönstem Open-Air-Kino. Zum Beispiel Dracula, Bruce, Blues Brothers, Der Duft der Frauen, die Rocky Horror Picture Show und viele andere Kultfilme. Vielleicht sichern sich schon mal die ersten Karten. Der Vorverkauf hat begonnen. Das Wetter gibt's mit Yvonne. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad, Quatsch. Im Laufe des Tages wird es aber noch wesentlich wärmer. Das Quecksilber klettert auf immerhin 14 Grad. Dazu reichlich Sonne, einige Wolken, so gut wie kein Regen. Super Aussichten für morgen. Es erwarten uns viel Sonne und Tagestemperaturen um 20 Grad. 8 Uhr, ganz genau 9 Minuten, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk Stiller. Hi Yvonne, der Stau in der Frankfurter Allee reicht stadteinwärts ab Märkischer Allee bis Frankfurter Tor. Die Warschauer Straße ist in Richtung Frankfurter Allee zu und zwar ab S-Bahnhof Warschauer Straße. Auf der Petersburger Straße Stop and Go in beide Richtungen zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee und Stau in der Landsberger Allee stadteinwärts ab Rienstraße bis Petersburger Straße. Von Berliner Himmel zurück zur Morgencrew. Alles klar. 9 Minuten nach 8, 104.6 RTL mit den Hitbits. 420 Mark liegen im Jackpot. Wenn Sie alle 10 Titel richtig raten, sind 520 Mark für Sie dabei. Mit wem spielen wir denn, Yvonne? Wir spielen mit Manuela Rebentisch, 26 Jahre aus Siemensstadt. Sie ist bereits Hitbit-Expertin, sagt sie. Außerdem ist sie Hausfrau, Mutter eines 9-jährigen Sohnes. Und als ich sie gefragt habe, was ihre Hobbys sind, sagte sie, mein Sohn und eure Musik. Manuela, ich glaube, du hast gute Chancen, so richtig abzusahnen bei den Hitbits. Na, mal abwarten, ja. Wie oft hast du denn an diesem schon rumprobiert, Manuela? Oh, na schon ein bisschen. Ja? Ja. Ich spiele sie dir nochmal vor. Ja. Gut, kannst nochmal alles überprüfen. Hier sind sie. Manuela, 45 Sekunden für dich jetzt. Also Ace of Base, All That She Wants. Michael Jackson mit Remember the Time. Elton John, I'm Still Standing. ABBA, Take a Chance on Me. Queen, Is a Kind of Magic. Midnight Oil, That's Burning. Chicago, ja. Ja. Ja. Chicago mit Ja. Ja, weiß ich nicht. Also da verlassen sie dich? Ja. Sollen wir abbrechen? Ja. Okay. Also Chicago stimmte noch, aber der Titel war nicht richtig. Ja, heißt ist nicht klar. Ja, sondern ist ein etwas anderer. Ja. Manuela, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Genau. Gut, ja. Ja, 40 Mark kommen in den Topf, 60 Mark für dich. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke. Die restlichen 4 kriegst du auch noch aus. Ja, okay. Mache ich. Bye, bye. Ciao, Manuela. Unsere Veranstaltungstipps gibt's gleich. Leg die Haare, verklebt nicht und ist ganz leicht auszukämmen. Das neue Guard, das Haarspray, das fast eine Ewigkeit hält. Was passiert heute in Berlin? 13 Minuten nach 8. Sind Sie bereit für die große Party? Einmalige Rock'n'Roll-Klänge, Klavierballaden und jede Menge Spaß heute Abend mit den Choir Boys. Die Jungs aus England spielen in Huxleys Neuer Welt in der Hasenheide um 20 Uhr. Nochmal englische Popmusik. The Sundays zählen in Großbritannien zu den ganz großen Musikhoffnungen. Hoffen dürfen wir auch heute Abend auf eine Eintrittskarte fürs Loft am Neuendorfplatz. Der große Auftritt der Sundays dauert heute Abend um 20.30 Uhr. No Sex. Für die Morgencrew gilt dieses Motto nicht, nein. Aber für Peter Lund und Nikolaus Ramdor. Denn No Sex ist der Titel ihres neuen Musical-Comedy-Stücks. Heute Abend im Karma, Schwiebuser Straße, Ecke Friesenstraße um 20 Uhr. Wenn Sie schon immer mal miterleben wollten, wie eine Fernsehserie entsteht, jetzt ist es möglich. Sie können als Gast bei der RTL-Serie Hilfe, meine Familie spinnt dabei sein, kostenlos. Karten dafür gibt's unter Telefon 334 00 21 334 00 21. Wach auf am Morgen mit Berlins Morgencrew, komm in die Gänge, hör zu. Wach auf am Morgen mit der Morgencrew auf RTL. 14 Minuten nach 8, 8.14 Uhr. Übrigens für alle die jetzt Pech gehabt haben bei den Hitbits, die nächste Spielrunde gibt es zwischen 11 und 12 bei Yvonne. 460 Mark sind im Jackpot, 560 also insgesamt zu gewinnen. Hier ist Rod Stewart, Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if that's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, nobody knows. She comes and goes. Like cold steel, love kills, drills. 8:22 Uhr, 104.6 RTL, gleich mit Simply Red und For Your Babies. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale mit Help. We'll be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing. The pain that she goes through. Und For Your Babies. 8:33 Uhr, 3 Minuten nach 8:30 Uhr. Hier ist Sonny Rocket als Gigolo. Es steht ein Gigolo vor dem Damenklo und denkt an vergangene Zeiten. Frauen gab Geld, er kam wie bestellt, durfte sie zum Tanz begleiten. Das ist nun passé, Gigolo Adi, schöne Welt, du bist im Eimer. Denn es gibt kaum noch Frauen, die die Kohle so raushauen. Wer bezahlt schon noch fürs Tanzen? Es gibt Gigolos im Radio. Gigolos im Radio. Im Radio. Gigolos im Radio. Und die von 104.6 sind wirklich wie verhext. Es gibt Männer und auch Frauen, die eine Stimme gern vertrauen. Du wirst bezahlt, für sie zu wagen. Dibbeli, dibbeli, bibbeli, babbeli, bibbeli, diddeli, dumm. Gigolos im Rad. Okay, 8.34 Uhr, 4 Minuten nach halb 9. Ihr aktueller Gigolo im Radio heißt Offi. Auf 104.6 RTL Berlins Musiksender zurück zu den größten Hits der 70er, 80er und 90er natürlich im Original. Ein Gruß ist angekommen bei uns. Gina aus Spandau gratuliert ihren Kolleginnen Bettina und Claudia zum Geburtstag. Alle beide jetzt für euch. Joe Cocker, When the Night Comes. Hold on, I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, for me is to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. Two spirits in the mind, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time, don't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Pick up all the pieces from the shattered dream. We're gonna make get out someday. We'll be coming back. Coming back today. Night comes, Joe Cocker, 8.38 Uhr, 22 Minuten vor 9. Ab 9 Uhr kommt Yvonne mit dem nächsten RTL-Musik-Marathon. Und nicht nur das, es gibt die nächste D2-Qualifikationsrunde. D2-Dienstag heute, das bedeutet, Sie können sich qualifizieren für die Auslosung eines Mannesmann-Mobilfunktelefons, eines Handys. Das Ganze gibt es morgen. Qualifizieren können Sie sich heute, und zwar das nächste Mal bei Yvonne, zwischen 9 und 10 ja, direkt. Ja, so gegen 20 nach 9, schätze ich mal, werde ich es klingeln lassen. Bing Bong. Bing Bong. Ding, oder mehr ding. So ein Drrrr. Ja, mehr so ein Drrrr. Typische Telekom oder Lulululululu. Und zwar wird es klingeln in der Kulmerstraße. Ding Dong Drrrr und Lulululululu. Macht's wo, Offi? Richtig. In der Kulmer. Ja. Ecke Groß-Görschenstraße. Mhm. So. Kulmer Ecke Groß Gorsten, 20 nach 9. Drrr. Oder Lüdelüdelü. Lüdelüdelü ist auch gut. Das war das Komforttelefon. Also. Post. Ja. Telekom und so. Ah, es wird klingeln. Hast du mal geguckt, wie deine Zelle aussieht? Ist das noch eine gelbe oder ist das schon so eine lila-graue? Du meinst eine lila-graue Telefonzelle? Au, Ivan. Oh. Wann sind wir denn das letzte Mal durch die Stadt gegangen, hm? Ich sagte lieber, wie es Wetter wird. Da kenne ich wenigstens aus. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur mittlerweile 4 Grad. Im Laufe des Tages wird es aber noch wesentlich wärmer. Das Wechselwetter klettert auf immerhin 14 Grad. Dazu reichlich Sonne, einige Wolken und so gut wie null Regen. Super Aussichten übrigens für morgen. Es erwarten uns viel Sonne und Tagestemperaturen um 20 Grad. Punkt 8.40 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Hi Yvonne, der Stau am Sachsendamm reicht in Richtung Nord bis Tempelhofer Damm, circa 30 Minuten in Richtung Süd bis Tunnel Innsbrucker Platz. Ein Blick auf den restlichen Stadtring. Stau haben wir nicht, aber jede Menge zähfließenden Verkehr. In Richtung Nord von Hohenzollern-Damm bis Jakob-Kaiser-Platz, in Richtung Süd von Abzweig Tegel bis ICC. Auf der Abus bildet sich stadteinwärts ein kleiner Rückstau vom Dreieck Punktum, Länge ca. 50 bis 100 Meter. Gleich gibt's Meldungen aus den Bezirken. Zurück zur Morgenkuh. 8.40 Uhr, 20 vor 9. Normalerweise schalten wir ja immer rüber ins Zimmer 1245, ja, um zu schauen, was Maple und Schrobinski so machen. Mhm. Heute machen wir mal was anderes. Wir schalten ins Musikarchiv um, denn dort ist Kollege Cyrus Sadri beschäftigt mit CDs, sortiert die Dinger und so weiter und passt auf, dass da nichts durcheinander kommt. Und Maple und Schrobinski sind vor ein paar Minuten da reingegangen in dieses Musikarchiv. Und was da jetzt passiert, hören wir uns nun an. Maple und Schrobinski. Was? Hä? Ein Leben für die Verwaltung. All that she wants is not available. Stoppen Sie sofort Ihre Tätigkeit! Nicht weiterarbeiten! Nicht weiterarbeiten! Bringen Sie sofort die CD dahin! Hä? Was? Herr Schrobinski, machen Sie mal die Anlage da hinten aus. Hey, was soll denn das? Sind Sie wahnsinnig geworden? Schalten Sie runter, Herr Sadri, schalten Sie runter. Ja, das ist eine ordnungsgemäße Musikarchivvisite gemäß Paragraf 345 Absatz 1. Ja, Verwaltungsrichtlinien. Genau. Wie Visite? Da hinten sind noch überall CDs, die noch nicht wegsortiert wurden. Oh, Chris Rier. Was? Können Sie mir das mal erklären, Herr Maple? Eine Razzia. Lassen Sie sich das eine gesagt sein, Herr Sadri. Ein effektives Arbeiten in einem Archiv ist nur dann möglich, wenn ein ausgeklügeltes System ein Durcheinandergeraten verhindert und dem ständigen Suchen damit Vorschub geboten wird. Ha? Was sind das hier? Was sind das hier für bescheuerte Ziffern an den CDs? Ups, wo hast du denn deine Mutti gelassen? Herr Schrobinski, lassen Sie bitte die Minidisc da hinten liegen. Hey, ich hab Sie was gefragt. Das ist ein ganz normales Archivsystem. Die CDs haben alle Nummern und die sind in der Kartei dort alle aufgelistet. Herr Schrobinski, bringen Sie nichts durcheinander. Und wenn die CDs hier aus den Hüllen fallen, hä, dann können Sie überhaupt nicht mehr zuordnen, die Teile. Meine Güte, soll ich etwa die Nummern auf die CDs kleben oder was? Ach, Ivo, die gehen ja alle wieder ab. Hier, passen Sie auf. Nein! Die Nummern kann man doch ganz einfach hier einritzen. Fertig. Stark. In Concert. Zur 49 104.6 RTL. Gleich der nächste Musikmarathon gestartet. Von Yvonne bis 12 geht er und dann kommt der nächste. Jetzt gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. RTL-Verkehrsreport, ein Service von Elf und Minol. Ein Autofahrer in den Stau und bleifreien guten Morgen. Elf und Minol wünschen gute Fahrt. Damit 8.54 Uhr Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. Schade eigentlich, aber übers Wochenende sind im Ostteil Berlins 30 grüne Pfeile einfach so verschwunden. Oh. Keine grünen Punkte, darüber hätten wir uns ja gefreut. Nee, grüne Pfeile. Das Dezernat Straßenverkehr ließ die Verkehrsschilder an einigen stark frequentierten Kreuzungen einfach entfernen. Hauptkommissar Herbert Bauch dazu, der grüne Pfeil muss ab, wenn zum Beispiel viele Fußgänger gleichzeitig grün haben. Mhm. Verstanden? Verstanden. An vielen Stellen, an denen der autofahrerfreundliche Pfeil abmontiert wurde, heißt es jetzt wieder: Herzlich willkommen im Stauclub. Grund: Die alten Ostampeln können nicht auf neue Signalzeiten umgestellt werden. Jetzt müssen neue Ampeln her. Das steht fest. Wann die kommen, tja, mal schauen. Kann dauern. Mal sehen. Ja. So. Mal gucken, wie es so aussieht. Also, der Stauclub hat wieder viele neue Mitglieder. Mir fällt eine Geschichte natürlich ein. Ja, und die wäre? Vielleicht kann man den Oststrom, der ja Herzprobleme hat, ja, Schwankungen, mhm, in die Ampeln reinleiten. Weil dann gehen die Uhren nicht mehr vor und vielleicht schalten die Ampeln etwas schneller. Ja, vielleicht, aber vielleicht gibt es dann auch das absolute Chaos. Aber man kann das ja mal ausprobieren. Oder nicht? Also, es ist ein Vorschlag von mir jetzt. Verkehrsregelung aller Offi. 5 Minuten vor 9. Kann nichts werden, Offi, ehrlich. Ausprobieren würde ich es trotzdem ganz gerne mal. Wenn es dann crasht, naja. Unser Verkehrsexperte Stefan Ofirowski mit dem Tipp zum Dienstag. Ja. Ja, nicht, dass Dirk jetzt beleidigt ist da oben in seinem Hubschrauber, ne? Der hat ja den Überblick von da oben. Ist ja normalerweise hier für die Sachen zuständig. Helmut Unkelbach war für die Nachrichten zuständig heute. Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter. Dirk Stiller, Verkehrsreport, live aus dem Elfminol Helikopter. Daniela Hagemann, Redaktion, Sony Rocket Gag Songs. Felix Konrad, Christian Heseler und Susa Heidmann, Sound und Technik. Kenny Mabel, Produktionsassistenz. Und nicht vergessen, bereits in der nächsten Stunde suchen wir das nächste Telefonphantom. Gegen 20 nach 9 klingelt es in der anrufbaren Telefonzelle in der Kulmer Ecke Groß-Görschenstraße. Wenn Sie reingehen, rangehen und sich melden, mit